Fünfte Szene. Uneingeschüchtert, auch durch die Pest, setzt Galilei seine Forschungen fort. Galileis Studierzimmer in Florenz. Morgens früh. Galilei über seinen Aufzeichnungen am Fernrohr. Virginia tritt herein mit einer Reisetasche. Virginia, ist etwas passiert? Das Stift hat geschlossen. Wir mussten sofort heim. In Acetri gibt es 5 Pestfälle. Sati? Die Marktgasse hier ist seit heute Nacht auch schon abgeriegelt. In der Altstadt sollen 2 Tote sein und 3 liegen sterbend im Spital. Sie haben wieder einmal alles bis zum letzten Augenblick verheimlicht. Was machst du hier? Die Pest. Mein Gott. Ich packe. Packen Sie nichts. Nehmen Sie Virginia und Andrea. Ich hole meine Aufzeichnungen. Seine Hoheit hat der grassierenden Krankheit wegen die Stadt in Richtung auf Bologna verlassen. Er bestand jedoch darauf, dass Herrn Galilei die Möglichkeit geboten wird, sich ebenfalls in Sicherheit zu bringen. Die Kalesche ist in 2 Minuten vor der Tür. Geht ihr sogleich hinaus. Hier, nehmt das mit. Aber warum? Wenn du mir nicht sagst, warum, gehe ich nicht. Es ist die Pest, mein Kind. Wir warten auf Vater. Herr Galilei, sind Sie fertig? Setzen Sie Virginia und Andrea in die Kalesche. Ich komme gleich. Nein, wir gehen nicht ohne dich. Du wirst nie fertig werden, wenn du erst deine Bücher einpackst. Der Wagen ist da. Sei vernünftig, Virginia. Wenn ihr euch nicht hineinsetzt, fährt der Kutscher weg. Die Pest, das ist keine Kleinigkeit. Helfen Sie ihm mit den Büchern, sonst kommt er nicht. Herr Galilei, der Kutscher weigert sich zu warten. Frau Sati, ich glaube nicht, dass ich weg sollte. Da ist alles in Unordnung, wissen Sie? Aufzeichnungen von 3 Monaten, die ich wegschmeißen kann, wenn ich sie nicht noch 1-2 Nächte fortführe. Und diese Seuche ist ja überall. Herr Galilei, komm sofort mit, du bist wahnsinnig. Sie müssen mit Virginia und Andrea fahren. Ich komme nach. In 1 Stunde kommt niemand mehr hier weg. Du musst kommen. Er fährt. Ich muss ihn aufhalten. Galilei geht hin und her. Frau Sati kehrt zurück, sehr bleich, ohne ihr Bündel. Was stehen Sie herum? Die Kalesche mit den Kindern fährt Ihnen noch weg. Sie sind weg. Virginia mussten Sie festhalten. Man wird für die Kinder sorgen in Bologna. Aber wer soll ihnen ihr Essen hinstellen? Du bist wahnsinnig. Wegen dem Kochen in der Stadt zu bleiben. Glauben Sie von mir nicht, Frau Sati, dass ich ein Narr bin. Ich kann diese Beobachtungen nicht im Stich lassen. Ich habe mächtige Feinde und muss Beweise für gewisse Behauptungen sammeln. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Aber vernünftig ist es nicht. Vor Galileis Haus in Florenz. Heraus tritt Galilei und blickt die Straße hinunter. 2 Nonnen kommen vorüber. Können Sie mir sagen, Schwestern, wo ich Milch zu kaufen bekomme? Heute früh ist die Milchfrau nicht gekommen und meine Haushälterin ist weg. Die Läden sind nur noch in der unteren Stadt offen. Sind Sie hier herausgekommen? Das ist diese Gasse. Sind Sie nicht der Bäcker, der uns das Weißbrot bringt? Haben Sie meine Haushälterin gesehen? Sie muss gestern Abend weggegangen sein. Seit heute früh ist sie nicht mehr im Haus. Laufen Sie! Bei denen da drüben ist die Pest! Wissen Sie etwas über meine Haushälterin? Ihre Haushälterin ist oben an der Straße niedergebrochen. Sie muss es gewusst haben. Darum ist sie weg. Solche Rücksichtslosigkeit! Kinder kommen die Straße herunter. Sie sehen Galilei und rennen schreiend weg. Galilei wendet sich. Da kommen 2 Soldaten gelaufen, ganz in Eisen. Geh sofort ins Haus zurück. Könnt ihr mir sagen, was mit der Frau geschehen ist? Sie werden auf den Anger geschafft. Die ganze Gasse da hinten ist ja verseucht. Warum sperrt ihr nicht ab? Aber so kann ja auch in unser Haus keiner mehr. Hier braucht ihr nicht abzusperren. Hier ist doch alles gesund. Halt! Halt! So hört doch! Mein Mann ist doch in der Stadt. Er kann ja nicht mehr zu uns. Ihr Tiere! Ihr Tiere! Dort hinten muss es brennen. Sie löschen nicht mehr, wenn Pestverdacht ist. Jeder denkt nur noch an die Pest. Wie ihn das gleich sieht. Das ist ihr ganzes Regierungssystem. Sie hauen uns ab wie den kranken Ast eines Feigenbaumes, der keine Frucht mehr bringen kann. Das dürfen Sie nicht sagen. Sie sind nur hilflos. Sind Sie allein im Haus? Ja. Mein Sohn hat mir einen Zettel geschickt. Er hat Gott sei Dank gestern Abend schon erfahren, dass dort hinten wer gestorben ist und ist nicht mehr heimgekommen. Es sind 11 Fälle gewesen in der Nacht hier im Viertel. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich meine Haushälterin nicht rechtzeitig weggeschickt habe. Ich hatte eine dringende Arbeit, aber sie hatte keinen Grund zu bleiben. Wir können ja auch nicht weg. Wer soll uns aufnehmen? Sie müssen sich keine Vorwürfe machen. Ich habe sie gesehen. Sie ging heute früh weg, gegen 7 Uhr. Sie war krank, denn als sie mich aus der Tür treten und die Brote hereinholen sah, machte sie einen Bogen um mich. Sie wollte wohl nicht, dass man ihnen das Haus zuschließt, aber sie bringen alles heraus. Was ist das? Sie versuchen mit Geräuschen die Wolken zu vertreiben, in denen die Pestkeime sind. Dass sie noch lachen können? Heda, sieh, hier ist abgeriegelt und im Haus ist nichts zu essen. Aber ihr könnt einen doch nicht hier verhungern lassen. Heda, Heda! Vielleicht bringen sie was. Sonst kann ich ihnen, aber erst nachts, einen Krug Milch vor die Tür stellen. Wenn sie sich nicht fürchten. Heda! Heda! Man muss uns doch hören! Andrea, wie kommst du her? Ich war schon früh hier. Ich habe geklopft, aber sie haben nicht aufgemacht. Die Leute haben mir gesagt, dass... Bist du denn nicht weggefahren? Doch, aber unterwegs konnte ich abspringen. Virginia ist weitergefahren. Kann ich nicht hinein? Nein, das kannst du nicht. Du musst zu den Ursulinerinnen. Deine Mutter ist vielleicht auch dort. Ich war da, aber man hat mich nicht zu ihr hineingelassen. Sie ist so krank. Bist du so weit hergelaufen? Das sind doch 3 Tage, dass du wegfuhrst. So lang brauchte ich. Seien Sie nicht böse. Sie haben mich einmal eingefangen. Weine jetzt nicht mehr. Siehst du, ich habe allerhand gefunden in der Zwischenzeit. Soll ich dir erzählen? Gib genau Acht, sonst verstehst du nicht. Erinnerst du dich, dass ich dir den Planeten Venus gezeigt habe? Horch nicht auf das Geräusch. Das ist nichts. Kannst du dich erinnern? Weißt du, was ich gesehen habe? Er ist wie der Mond. Ich habe ihn als halbe Kugel und habe ihn als Sichel gesehen. Was sagst du dazu? Ich kann dir alles zeigen, mit einer kleinen Kugel und einem Licht. Es beweist, dass auch dieser Planet kein eigenes Licht hat. Und er dreht sich um die Sonne in einem einfachen Kreis. Ist das nicht wunderbar? Sicher. Und das ist ein Fakt. Ich habe sie nicht zurückgehalten. Aber natürlich, wenn ich nicht geblieben wäre, wäre das nicht geschehen. Müssen Sie es Ihnen jetzt glauben? Ich habe jetzt alle Beweise zusammen. Weißt du, wenn das hier vorüber ist, gehe ich nach Rom und zeige es Ihnen. Die Straße herunter kommen 2 vermummte Männer mit langen Stangen und Kübeln. An den Stangen reichen sie Galilei und dann der alten Frau Brote in die Fenster. Und dort drüben ist eine Frau mit 3 Kindern. Leg da auch was hin. Aber ich habe nichts zu trinken. Im Haus ist kein Wasser. Kommt ihr auch morgen? Wer weiß heute, was morgen ist. Könnt ihr, wenn ihr kommt, auch ein Büchlein heraufreichen, das ich für meine Arbeit brauche? Als ob es jetzt auf ein Buch ankäme. Sei froh, wenn du Brot bekommst. Aber der Junge dort, mein Schüler, wird da sein und es euch geben für mich. Es ist die Karte mit der Umlaufzeit des Merkur, Andrea. Ich habe sie verlegt. Willst du sie beschaffen in der Schule? Bestimmt. Ich hol sie, Herr Galilei.